Bismillah, Alhamdulillah, Salat wa Salam ala Rasulillah wa ala Ali wa sahbihi wa sallam taslim kathira. Wir machen weiter auf der Seite 29. Noch einmal für die Geschwister, die neu dazugestoßen sind. Wir haben dieses Buch Khawarij der heutigen Zeit als Grundlage. Wir werden das inshallah ta'ala versuchen thematisch abzuhandeln. Wir werden nicht jedes einzelne Wort da lesen, müssen wir auch nicht. Und ihr wisst, dass ein Buch, das man einfach alleine liest, anders ist als ein Vortrag. Und wenn es nur darum ginge, dass wir ein Buch zusammen lesen, das könnte auch jeder zu Hause machen. Deswegen denke ich, wir sind hier auch, um es ein bisschen miteinander zu unterhalten. Und deswegen lassen wir den einen oder anderen Abschnitt, der nicht so entscheidend ist, einfach mal weg. Und wer möchte, kann das ja in der Pause oder morgen, übermorgen einfach alleine nachholen. Und sowieso empfehle ich, gerade bei solchen Themen, für jemanden, der das zum ersten Mal hört, dass er solche Themen nicht nur einmal liest und das Buch ein zweites Mal liest und ein drittes Mal liest und dann wird es inshallah jedes Mal klarer. Wir springen auf die Seite 29, 1.4, Gründe für das Abweichen der Khawarij. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin. 1.4, Gründe für das Abweichen der Khawarij. 4.1, Unwissenheit. Definition. Unwissenheit bedeutet das Gegenteil von Wissen, wie etwa in seinen des erhabenen Worten. Und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht, während ihr nichts wusstet. Wir springen jetzt inshallah ta'ala über, also zur übernächsten Seite. Geht auf die Seite 31, unten auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dieser Hadith, der klar macht, wie gefährlich es ist, ohne Wissen zu reden und wie wichtig es ist, sich an die Gelehrten der islamischen Umma zu wenden und was passiert, wenn man das nicht macht. So sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, war sinngemäß übersetzt, wahrlich, Allah nimmt das Wissen nicht hinweg, indem er es aus dem Gedächtnis der Menschen herausreißt, sondern er nimmt das Wissen hinweg, indem er die Gelehrten sterben lässt. Und wenn keiner von ihnen übrig bleibt, dann nehmen die Menschen unwissende Köpfe in Anspruch, welche gefragt werden und ein Urteil ohne jegliches Wissen abgeben, das heißt, sie machen Fatwa ohne Ilm, sodass sie selbst abirren, aber auch die Menschen in die Irre führen. Zu den Merkmalen der Khawarij gehörte ihre Unwissenheit, die sie dahin führte, die Neuerung der Bezichtigung des Unglaubens Takfir zu übernehmen, nämlich Muslime ohne gesetzliche Beweise des Unglaubens zu bezichtigen. Auf diese Weise aber geht nur derjenige vor, der keinerlei Wissen besitzt. Ausdruck des Unwissens der Khawarij etwa hinsichtlich des Korans ist auch ihre Deutung der Worte Allahs. In al-hukmu illa lillah, das Urteil, Herrschaft, Souveränität, gehört Allah. Wir möchten auch noch eine Klasse anmerken, und zwar wenn wir sagen ohne Wissen oder die keinerlei Wissen haben und so. Diese Ausdrücke sind manchmal Formen der sprachlichen Übertreibung. Ja, das macht man in der Sprache manchmal so, dass man etwas, um es besonders schlecht darzustellen, einen Ausdruck benutzt, der übertrieben ist. Das heißt, man meint es nicht wortwörtlich, wie es da steht, aber es soll eine warnende Wirkung haben. Und außerdem, wenn man sagt, kein Wissen, dann meint man damit manchmal tatsächlich kein Wissen oder kein Wissen, aus dem sie Nutzen schöpfen oder kein Wissen, aus dem sie irgendeinen Vorteil haben. Was bringt, es gibt, in der Geschichte gab es offensichtlich auch Nicht-Muslime, die den gesamten Koran auswendig gelernt haben. Aber was nutzt ihnen dieses Wissen, wenn es sie nicht zum Iman geführt hat? Und deswegen, wenn man sagt, sie haben kein Wissen, das heißt nicht, dass sie alle nichts im Kopf haben. Nee, die haben vielleicht was im Kopf, aber was ist der Unterschied zwischen jemandem, der kein Wissen hat und jemandem, der Wissen hat, es aber nicht anwendet und nicht davon profitiert? Im Gegenteil, der Zweite ist vielleicht sogar übler dran als der Erste. Also, dass man auch manche Begriffe ein bisschen versteht. Ausdruck des Unwissens, der Gewalt. Ausdruck des Unwissens der Khawarij etwa hinsichtlich des Korans ist auch ihre Deutung der Worte Allahs. Das Urteil, Herrschaft, Souveränität gehört allein Allah. was in ihrer Erwiderung auf Ali deutlich wird, worauf wir bereits hingewiesen haben. Bei Al-Hakim in Al-Mustadrak lesen wir, also heutzutage, wenn du heute zu einem Gelehrten gehen würdest, ja, und du argumentierst mit ihm mit einer Aya, um ihn zu widerlegen, gehört da schon viel, also Mut dazu, im Sinne von, also man nimmt sich da schon einiges in den Mund, ja, weil man geht ja davon aus, dass der Gelehrte diese Aya kennt und noch mehr als man selbst kennt. Und deswegen, dass man so etwas gemacht hat mit den Gelehrten und den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die wussten, welche Aya wann herabgesandt worden ist und wie sie wirklich zu verstehen ist, und dann auch noch mit solchen Aya gegen sie argumentiert, als hätten sie davon keine Ahnung, das ist schon ein starkes Stück. Und deswegen Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, als er einmal eine Predigt gehalten hat, Sahih Muslim, hat eine Rede gehalten. Und die Rede, offensichtlich ein wichtiges Ereignis war, worüber er gesprochen hat, hat er lange darüber gesprochen, hat erzählt und erzählt und erzählt. Und dann kommt irgendjemand und sagt, Salah, Salah, also Gebetszeit. Und Ali hat ihn ignoriert. Okay. Dann nach ein paar Minuten sagt er, Salah, Salah, Salah. Ich muss mir vorstellen, wenn er eine Rede hält. Aber man hat eine Regel, also Geduld hat man, muss man zeigen, Prophet hat auch Geduld gehabt, in Abbas ist einfach. Das ist auch ein Vorbild, deswegen. Beim dritten Mal dann, Salah, Salah, Salah, sagt er zu ihm, At'u'allimuni as-salata la ummalak? Sagt, willst du mir jetzt für die Gebetszeit beibringen? Hast du keine Mutter? Also gemeint, auf Arabisch, hat dich deine Mutter nicht erzogen? Hast du keine Mutter, die dich erzogen hat? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in Medina und hat die Gebete verrichtet. Einmal vier und vier und vier und drei zusammengefasst, ohne dass er auf Reise war und außer krank gewesen ist. Und diese berühmten Hadith, auf jeden Fall entscheidend, weil diese Überlieferung ist, den Gelehrten, trägt, weißt du, einmal hin, Khalas, wenn er nicht darauf reagiert und verstanden hat, was du sagst, was ist für unverschämt, ein zweites Mal, drittes Mal, und dann auch bei einer Sache wie Gebetszeiten, das weiß jedes Kind, wenn die Gebetszeiten sind. Und deswegen, das ist, da gehört viel Unverschämtheit dazu, und das ist eben auch dieser schlechte Charakter, den diese Menschen damals gehabt haben. Na. Als eine Gruppe von Männern aus Ägypten zu Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda kam, traf er mit ihnen zusammen und sie sagten, nimm den Koran, also die waren jetzt in einem Konflikt mit Uthman radiallahu ta'ala. Und deswegen sagt eben Kathir rahimahullah, die Khawarij sind diejenigen, die gegen Uthman vorgegangen sind. Deswegen also es war auch vor, wir haben schon gesehen, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, kommt da jemand und sagt, i'dil ya Muhammad, ja Muhammad, sei gerecht. Das war schon damals. Und diese Sache ging weiter. Und zur Zeit von Uthman gab es diese Gruppe ebenfalls. Und bei Ali ibn Talib auch. Sie sagten zu Uthman, nimm den Koran und schlag die siebente Sura auf. Sie nannten die Sura Yunus die siebente. Und er las, bis er zu dem Vers kam, sag, also sinngemäß übersetzt, sag, was meint ihr zu dem, قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. Das heißt, sag, was meint ihr zu dem, was Allah für euch an Versorgung, an Rizq herabgesandt hat? Und was ihr dann als Verbotenes und Erlaubtes festgelegt habt? Sag, hat Allah es euch tatsächlich erlaubt oder ersinnt ihr etwas gegen Allah? Also, wir wissen jetzt nur nicht den Zusammenhang. Es geht nur um Leute, die Allah anspricht, die etwas verboten haben, besser gesagt erlaubt haben, was verboten ist. Oder umgekehrt, in Surat Yunus 59. Als Uthman radiallahu ta'ala diese Ayah gelesen hat, sagten sie, stopp, halt. Was meinst du zu dem, was du an Weideland schützt? Hat Allah es dir erlaubt oder sinnst du gegen Allah eine Lüge? Das Weideland ist einfach ein Gebiet, auf dem Tiere weiden. Und wie wir gleich sehen werden, es geht darum, dass Uthman Rodano als Khalifa der Muslime schützt die Sadaqa. Die Sadaqa ist die Zakat. Und die Zakat, dazu gehören auch Kamele und Schafe und Kühe. Und diese Zakat-Abgaben müssen irgendwo verwaltet werden. Und deswegen hat er sie auf einem Stück Land verwaltet und gesagt, dieses Land gehört, praktisch darf niemand betreten, darf niemand dort mit seinen Tieren, kein Schaf, Schäfer, darf hier mit seinen Tieren, ich möchte keine Bilder, Barakallahu fikum, sag mir noch, keine, nur Audioaufnahmen ist kein Problem, schauen. keiner darf in dieses Gebiet, hat er bestimmt, mit seinen Tieren hineingehen. Das heißt, in anderen Worten, er hat das, was eigentlich erlaubt ist für die Menschen, nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, An-nasu shuraka'u fi thalath, die Menschen teilen sich drei Dinge gemeinsam, und dazu gehört alles Grünzeug, was wild rumwächst, Gras, Wiesen, solche Sachen. Und er hat gesagt, nein, dieses Gebiet darf niemand betreten mit seinen Tieren. Also hat er den Menschen das verboten, was ihnen eigentlich erlaubt ist. Sie haben gesagt, du hast das, was halal ist, haram gemacht. Das ist die Attacke. Ja? Deswegen sagen sie, was meinst du zu dem, was du an Weideland schützt? Hat Allah es dir erlaubt oder ersinnst du selbst etwas gegen Allah? Da antwortete Uthman radiallahu anhu, dieser Vers wurde in diesem und jenem Zusammenhang offenbart. Das ist, haben wir gesagt, das erste Merkmal. Der Jahl, die Unwissenheit. Die Khawarij wussten nicht, in welchem Zusammenhang diese Ayah herabgesandt wurde. Sondern sie haben gesagt, wir überspringen die Sahaba, wir gucken den Koran direkt an. Die offensichtliche Bedeutung des Wortes ist das, was sie verstanden haben. Und das wenden sie auf Uthman an, radiallahu ta'ala. Statt dass sie nachfragen, ob diese Ayah irgendetwas zu tun hat mit dem Ereignis, was Uthman radiallahu anhu gemacht hat. Und wenn wir im Tafsir lesen, sagte Abdullah ibn Abbas über diese Ayah, Inna ahlal jahiliyya kanu yuharrimuna ashya'a ahallaha Allahu min al-thiyabi wa ghayriha. Das heißt, die Leute der Jahiliyya haben bestimmte Kleider und anderes, das Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, für verboten erklärt. Das ist der Offenbarungsgrund. Und in einer anderen Überlieferung, und das ist das Entscheidende, sagt er, hum ahlus shirk. Das heißt, es geht hier um die Leute des Shirk. Es geht hier um die Mushrikin. Und das ist der entscheidende Grund, warum über die Khawarij gesagt worden ist, dass sie die Ayat, die über die Mushrikin herabgesandt worden sind, auf die Muslime angewandt haben. Diese Ayat, die im Zusammenhang mit den Mushrikin herabgesandt worden, haben sie genommen und auf die Muslime angewandt. Das ist überliefert worden bei manchen der Salaf, rahimahullah ta'ala. Und genau das ist ein Paradebeispiel hierfür. Und deswegen sagt Uthman radiallahu anhu, was diese Ayah angeht, die ist in dem Zusammenhang so und so herabgesandt worden. Das hat mit mir zu tun. So ein anderer Zusammenhang. Aber das ist der Jahl, die Unwissenheit. Was aber das geschützte Weideland betrifft, so hat schon Umar radiallahu anhu es bereits vor mir für die Kamele, die als Sadaqa, das heißt Zakat, bestimmt sind, als geschützt erklärt. Als ich selbst damit beauftragt wurde, nahm die Anzahl an Kamelen zu und so vergrößerte ich das Weideland entsprechend des Zuwachses an Sadaqa. Es sind mehr Kamele geworden, also brauchte ich auch mehr Land. Und das war die ganze Angelegenheit. Ibn Umar radiallahu anhu sagte deswegen über die Khawarij, sie stürzten sich auf jene Ayat, auf Verse, die über die Ungläubigen offenbart worden sind und wandten sie auf die Gläubigen an, wenn Allah mit ihm zufrieden sind. Bereits der Prophet alaihi salatu wasalam beschrieb die Khawarij mit den Worten, sie lesen den Koran, er reicht jedoch nicht über ihre Kehlen hinaus. Was heißt das? Wenn ich den Koran lese, lese ich ihn mit meiner Zunge und mit meinen Lippen, und diese Worte normalerweise sollten sie über die Kehle hinaus zu meinem Herzen gelangen und den Iman da stärken. Aber diese Aussagen, die sie machen, gehen nicht über die Kehle hinaus. Und dass die Kehle, warum die Kehle? Aber die Kehle, ihr wisst, dass die Buchstaben der arabischen Sprache entspringen an bestimmten Stellen, und die Kehle ist die letzte Stelle, wo Buchstaben entspringen. Der tiefste Buchstabe, der entspringt überhaupt, ist der die Hamza. Ja. Das heißt, die Buchstaben entspringen da überall, aber weiter als da gelangen sie nicht. In anderen Worten, sie lesen den Koran, aber sie profitieren nicht davon. Und wir wollen uns davor schützen, dass wir das machen. Und deswegen sage ich, diese Eigenschaft ist nicht nur einfach eine Eigenschaft der Khawarij und wer sind wir von ihnen oder nicht. Nein, diese Eigenschaft, dass man den Koran liest und dieser Koran, Gott bewahre, sogar ein Argument gegen einen sein kann, die ist also mit Sicherheit bis heute vorhanden. An-Nawawi rahimahullah sagte, ihr Anteil am Koran ist lediglich, dass er sich über ihre Zungen bewegt, ihre Herzen aber nicht erreicht. Das aber ist es nicht, was nötig ist, sondern nötig ist, ihn geistig zu erfassen und über ihn nachzudenken, während er das Herz berührt. Die Khawarij fassten den Koran nicht in der Weise auf, wie es die Gefährten des Propheten a.s.w. taten. Sie waren die Ersten, die sich von der Gemeinschaft aufgrund ihres Verständnisses der Offenbarungstexte trennten, weil sie jene Texte, die sich auf die Ungläubigen bezogen, auf die Muslime anwandten und den Koran ihren eigenen Vorstellungen gemäß deuteten. Diese ihre falsche Deutung betrifft zum Beispiel seine des erhabenen Worte. Ist denn jemand, der gläubig ist, wie jemand, der ein Frevler ist? Also Allah subhanahu wa ta'ala stellt diese rhetorische Frage. Jemand, der Mu'min ist. Aber man kann Mu'min, man kann Fasiqa, ist jemand, der Mu'min ist. Wie jemand, der ein Frevler ist, ein Sünder ist, ein Fasiq ist. Und die Antwort lautet natürlich nein. Nur was haben sie daraus geschlussfolgert? Sie sagten dazu, dass dieser Vers Beweis dafür sei, dass jene, die sündhaft handeln, zu den Bewohnern des Feuers gehören, die darin ewig verweilen. Über seine Worte? Weil sie sagen, entweder ist man gläubig im Paradies oder man ist ungläubig in der Hölle und die Frevler sind ja keine Gläubigen, gemäß dieser Eier, also sind alle Frevler, Gott bewahre, in der Hölle. Ja, und das war ihre super Beweisführung, die natürlich nicht standhält gegen die Textbeweise und die Prämisse ist, als gäbe es nur die vollkommenen Gläubigen und die vollkommenen Frevler. Als gäbe es dazwischen nichts. Als könnte ein Muslim nicht auch ein Frevler sein. Ja? Obwohl der Koran wortwörtlich darauf sogar hinweist, dass ein Gläubiger auch ein Frevler sein kann. Und haben sie das einfach ignoriert. Und der zweite Fehler, also das impliziert eigentlich diesen zweiten Fehler schon, was ich gesagt habe, ist, dass sie die Texte nicht im Zusammenhang betrachten. Für sie gibt es diese eine Eier. Und sie betrachten diese Eier und stellen sie nicht in Beziehung mit den anderen Eier, die herabgesandt worden sind. Und genau das gleiche gilt mit für die Hadith. Wenn der gläubige Mensch zu einem richtigen Urteil kommen möchte in einer bestimmten Angelegenheit, egal ob es geht, Aqidah oder Fiqh, dann muss er alle diesbezüglichen Texte berücksichtigen. Wenn er nur einen Teil der Texte betrachtet, dann kommt er manchmal zu einem falschen Ergebnis. Auch die Ayah, إِنَّمَا يَتَقَبَّرُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah nimmt nur von den Muttaqin an. Ah, und wie gesagt, das heißt, wenn jemand kein Taqwa hat, also jemand, der Sünden macht, was heißt Taqwa? Taqwa heißt sich vorsehen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wird zwar öfter übersetzt mit Gottesfurcht, ja, aber kommt von Wiqaya. Wiqaya ist die Vorsichtsmaßnahme. Taqwa, jemand hat Taqwa, wenn er sich vor Allah vorsieht. Das heißt, er macht nichts, was ihn zürnt, er macht nichts, was ihn mit einem zornig macht. Und dann geht diesen Dingen aus dem Weg. Und wenn jemand Sünden begeht, besonders die großen Sünden, dann ist er nicht Muttaqi, sagt sie, hat er keine Taqwa. Also nimmt Allah von ihm nichts an. Und wenn Allah von ihm nichts annimmt, dann auf Wiedersehen. Und diese Eier, natürlich haben sie verstanden, wie sie es verstehen wollten. Aber sie gehört trotzdem zu den Mutashabihat, ob man es glaubt oder nicht. Denn das Wort innama im Arabischen ist eben mehrdeutig. Kann eben bedeuten, nur, wie es hier übersetzt worden ist, kann aber auch bedeuten, besonders. Der Unterschied ist, guck mal, ob ich sage, Allah nimmt nur von den Muttaqin an, oder ob ich sage, Allah nimmt besonders von den Muttaqin an. Feiner Unterschied. Und dann außerdem auch wieder diese Vorstellung, dass der gläubige Mensch, dass der Mensch entweder ein Muttaqi ist, hundertprozentig, oder also ein Frevler ist. Also wenn jemand rechtschaffen ist, salih ist, da kann man sich auch mal eine Sünde leisten, in Anführungsstriche, und er bleibt trotzdem noch ein Rajul salih. Genauso wie der Ungläubige, wenn er mal eine gute Tat macht, nicht deswegen gleich ein Gläubiger ist. Und genauso wie derjenige, der großzügig ist, nur deswegen großzügig ist, weil er meistens großzügig ist. Aber wenn er einmal geizt, dann nimmt man nicht gleich einen Geiz halt. Und das ist eine Eigenschaft, die meistens bei ihm der Fall ist. Muslim, du bist Muslim. Weil du musst ihm Gott ergeben. Wenn du die nächste Frau anschaust und deinen Blick nicht senkst, wo ist die Gottergebenheit? Die ist nicht da. Ja? Aber sie ist nicht da, heißt es, dass dass du keinen, dass du diesen Begriff Muslim nicht mehr verdienst. Natürlich verdienst du, du machst deine Gebete, du machst deine Zakat, du machst deine Hajj, du hast das Glaubensbekenntnis, du hast die Säulen des Islam. Deswegen, dieser Islam, der ist da, aber nicht in seiner vollkommensten Form, in diesem Moment. Allah nimmt nur von den Muttaqin an. Sagten sie, dies sei Beweis dafür, dass sie Taten von Sündern und Frevlern nutzlos und nichtig seien, weil es nirgends heißt, dass sie zu den Gotteswichtigen gehören würden. Genauso fälschen sie die allgemeine Aufforderung, das Rechte zu gebieten und das Verwerfliche zu untersagen, indem sie damit ihre eigene Ablehnung des Befehlshabers der Muslime und der muslimischen Gemeinschaft begründeten. So wie es auch der Pöbel aus Ägypten, Kufa und Basra, tat, der im heiligen Monat in die Stadt des Propheten a.s.w. zur Moschee des Propheten kam, den heiligen Monat, den heiligen Ort, das Blut, das unverletzlich war, missbrauchte, den Befehlshaber der Gläubigen Uthman ibn Affan radiallahu anhu tötete und diese Verbrechen damit rechtfertigte, dass er sagte, man würde nur das Rechte gebieten und das Falsche zurückweisen, und so riefen sie voll Raschsucht: Warum hast du denn den und den abgesetzt und diesen und jenen ins Amt gehoben? Warum hast du denn dem und dem gegeben und es dem anderen vorenthalten? Warum hast du dem einen Verständnis entgegengebracht und den anderen fortgeschickt? Abu Mutir al-Hakam ibn Abdullah berichtete: Ich sagte zu Abu Hanifa rahimahullah: Was hältst du von dem, der zum Guten auffordert und das Schlechte zurückweist, dem die Menschen darin folgen und der sich von der Gemeinschaft trennt? Bist du dafür? Er sagte: Nein. Da sagte ich: Aber warum? Allah trug doch seinem Gesandten a.s.w. auf, zum Rechten aufzurufen und das Schlechte zu verwehren, und das ist eine notwendige Pflicht. Er antwortete: So ist es, aber sie stiften mehr Verderben als Nutzen, vergießen Blut und erklären das als erlaubt, was verboten ist. Na, also hier auch für das Paradebeispiel, Kalimatu haqqin urida biha batil. Aber Ali ibn Talib haben sie gesagt, in al-hukm illallah. Bei Uthman sagten sie, der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam: An ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Das heißt, wer ein Übel sieht, der soll es mit seiner eigenen Hand beseitigen. Wenn er nicht kann, dann wenigstens soll er gegen sich aussprechen. Wenn er aber versucht, mit seiner Zunge seine Aussagen zu beseitigen, und fa'in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Und wenn er das auch nicht kann, dann wenigstens soll er es mit seinem Herzen verabscheuen, diese Sünde. Und das ist der Mindestanteil an Glauben. Und diese Aussage, die ist richtig und wahr, der Prophet hat die Wahrheit gesprochen, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist: Findet diese Aussage Anwendung in diesem konkreten Fall, ja oder nein? Und der Prophet sagte doch selbst, wer einen Munkar sieht, soll es beseitigen. Kann es sein, dass der Prophet will von dir, dass du einen Munkar beseitigst, ein Übel beseitigst, und dadurch entsteht ein Übel, das noch viel größer ist? Also sie sagen, Uthman radiallahu anhu, Ungerechtigkeit in seiner Herrschaftsausübung vorgeworfen. Okay, wir gehen davon aus, dass es stimmt. Ist dieses Unrecht so viel wie das Blutvergießen eines Mannes, dem das Paradies versprochen worden ist, der ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dem wir es zu verdanken haben, dass der Mushaf uns heutzutage erreicht hat, in der Form, wie wir ihn heutzutage haben, denn er war derjenige, der den Koran verschickt hat in alle Gegenden, dass er, während er in seinem Haus den Koran liest, aus dem Mushaf al-Imam getötet wird, sodass sein Blut die Seiten des Mushaf verspritzt? Ist es das wert, dieses Übel zu beseitigen, damit man dieses andere Übel schafft? Sicherlich nicht. Und deswegen, die Scharia achtet nicht nur auf diesen einen Text, das Übel zu beseitigen, sondern die Ulama, rahimahumullah, haben Bedingungen aufgestellt für das Beseitigen von Übel, und dazu gehört unter anderem, dass durch die Beseitigung des Übels kein Übel entsteht, das mindestens genauso groß ist, sogar genauso groß ist, wie das Übel, das man beseitigt. Dann erst recht natürlich, wenn das Übel, das man dadurch herbeiruft, noch größer ist als das Übel, das man beseitigt hat. Al-Hafidh ibn Hajar. Al-Hafidh ibn... Al-Hafidh ibn Hajar sagte: Als die Khawarij all jene, die ihnen widersprachen, des Unglaubens anklagten, erklärten sie deren Blut für erlaubt, und sie ließen die nicht-muslimischen Untertanen im Stich und sagten, ihr Bündnis sei beendet. Sie gaben den Kampf gegen die Götzendiener auf und widmeten sich dem Kampf gegen die Muslime. All das ist das Ergebnis ihres Gehorsams gegenüber jenen, die keinerlei Wissen besitzen, deren Brust das Licht der Erkenntnis nicht geöffnet hat und die nicht an einem starken Seil des Wissens festhalten. Es genügt zu wissen, dass ihr Anführer dem Gesandten Allahs alaihissalatu wassalam widersprach und dieser ihn daraufhin als einen Irregehenden bezeichnete. So bitten wir Allah, uns davor zu bewahren. Diese Krankheit ist bis heute noch vorhanden. Nicht unbedingt jetzt immer bei Leuten, die Khawarij sind, sondern allgemein die Krankheit, dass man sich stellt oder seine Zeit opfert, um Muslime, die vielleicht auch teilweise abgedriftet sind in ihrer Sicht ihres Glaubens oder ihres Weges, dass man ihre Zeit sich verschwendet mit ihnen, um sie zu widerlegen und so weiter, obwohl man seine gleiche Zeit investieren könnte, um den Kufr zu widerlegen, den Atheismus zu belegen und diese falschen Sichtweisen, über die alle Muslime sich einig sind, dass sie falsch sind, sie zu widerlegen und sie durch Vorträge, durch Stift und Feder und all immer, wie auch immer möglich ist, eben zu beseitigen. Und warum all dies? Weil die Prioritäten falsch gesetzt werden. Wenn man die Prioritäten richtig setzt, dann baut man auf das auf, was da ist, und die Gemeinsamkeiten, die vorhanden sind, und man geht gegen das vor, wo wir uns alle einig sind, das ist einfach ein Unrecht und das ist nicht in Ordnung, das muss weg. Springen wir jetzt? Nee, erstmal nicht. 1.4.2, die Übertreibung. Der Grund für das Abweichen der Khawarij vom Weg der Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist ihre offensichtliche Übertreibung, die zu ihren wesentlichsten Merkmalen gehört. Übertreibung bedeutet das Überschreiten von Grenzen und hier sind die Worte des Erhabenen zu nennen. La taghlu fi dinikum. Übertreibt nicht in eurer Religion. Das heißt, übertreibt nicht, so dass ihr das Erlaubte übertretet und euch die Übertreibung vom Wahren zum Falschen leitet. Und dies bedeutet die Überschreibung dessen, was Allah gebot. Und das ist wichtig. Übertreibung ist keine, also Gefühlssache. Ich finde, du übertreibst. Ja, ein Bruder fängt an, sich einen Bart wachsen zu lassen. Ja, und dann sagt man zu ihm, du fängst an zu übertreiben. Oder du kommst, oder wie ich einmal im Fernsehen gesehen habe, dass so ein möchte gerne Islam-Experte gesagt hat, wenn jemand seine Gebete 5-mal pro Tag verrichtet in der Moschee, dann ist er ein Extremist. Also wörtlich hat er es gesagt, ja. Und deswegen, das ist nicht, was Übertreibung meint. Übertreibung bedeutet, die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala zu überschreiten. Übertreiben bedeutet, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns vorgemacht hat, dass man hier das auf eine Art und Weise missachtet, die verwerflich ist. Wie wir gleich in Schalatana auch sehen werden, in ein paar Beispielen. Jetzt springen wir, barakallahu fikum, und zwar auf die 37. Seite. Und zwar oben, Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, sagt in Al-Iqtida. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt in Al-Iqtida. Das ist ein Name eines Buches, Iqtida as-Salah Mustaqim. Dass es zwei Arten der Übertreibung gibt. Erstens, die ganzheitliche Übertreibung, die bereits in der Glaubensüberzeugung gründet. Zweitens, die teilweise Übertreibung im Handeln. Die erste Form meint die Übertreibung hinsichtlich des göttlichen Gesetzes in seiner Gesamtheit und der verschiedenen Glaubensgrundsätze, wie etwa die Übertreibung in Bezug auf den Grundsatz Al-Wala wal-Bara, Loyalität und Lossagung, oder die Übertreibung in Bezug auf die Imam und die Verteidigung ihrer Unfehlbarkeit, oder die Übertreibung in der Lossagung von der sündhaften Gemeinschaft und der Bezichtigung des Unglaubens, wie etwa aufgrund eines Vorgehens, und dies letztere ist die gefährlichste Form der teilweisen Übertreibung im Handeln. Jetzt springen wir über auf die nächste Seite, auf den oberen Abschnitt, wo es heißt, bereits der Prophet sallallahu alaihi wasallam befasste sich. Bereits der Prophet sallallahu alaihi wasallam befasste sich zu jener Zeit mit Formen der Übertreibung in der Glaubenspraxis. So berichtet Anas ibn Malik radiallahu anhu. Eine Gruppe von drei Leuten kam zu den Häusern der Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie erkundigten sich nach seinem Gottesdienst. Also sie wollten wissen, wie viel betet er, wie viel fastet er, was macht er so besonders. Als ihnen davon berichtet wurde, war es, als ob ihnen dieser als gering erschien. Ist ja nichts Besonderes, was macht er denn? Was macht er, sagt sie, manchmal macht er mal, manchmal macht er 3 Rakan, mal 5 Rakan, dann macht mal 7, manchmal 11. Manchmal hat er nachts gar nicht gebetet, hat dann vielleicht, wenn er Zeit hatte, es tagsüber nachgeholt. Dann hat er Fasten, mal hat er viel gefastet, was wir dachten, fast immer. Manchmal hat er gar nicht gefastet, manchmal nur montags, fast donnerstags, manchmal 3 Tage im Monat. Er hat gesagt, das ist ja alles machbar, ist ja nichts jetzt Weltbewegendes. Ja? Und deswegen sagten sie, wo aber stehen wir im Gegensatz zum Propheten zu Hause? Also er macht so wenig im Vergleich zu dem, was wir von ihm erwartet haben. Wir dachten, je mehr man betet, desto gottesfürchtiger sind wir Allah. Und deswegen Wir machen doch auch nicht viel weniger als er gemacht hat. Warum ist er so weit oben und seine Sünden wurden ihm alle vergeben? Und dann sagten sie, ihm wurden seine Sünden ja bereits vergeben, die vergangenen und die zukünftigen. Durch was? Einer von ihnen sagte, was mich betrifft, so verbringe ich, das heißt ab jetzt, wahrlich die ganze Nacht im Gebet. Dann habe ich auf jeden Fall entweder den Propheten übertroffen oder zumindest genau das gleiche gemacht wie er. Mehr kann man nicht beten als die ganze Nacht. Der andere sagte, ich faste ständig ohne Unterbrechung. Mehr kann man nicht. Und der dritte sagte, ich halte mich von Frauen fern und werde niemals heiraten. Und sie dachten, dass das Heiraten eben im Widerspruch zum vollkommenen Glauben steht und das Abhalten so. Gibt ja Frauen, die abhalten, das kann ja sein, ja. Aber muss ja nicht immer so sein. Inzwischen war der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen und fragte, seid ihr diejenigen, die dieses und jenes gesagt haben? Taban. Vom Chuluq her, sallallahu alaihi wasallam, dass er gefragt hat und nachgefragt hat und nicht einfach alles geglaubt hat, was man ihm erzählt hat, und sich vergewissert hat, bevor er jemandem irgendwas vorwirft. Das ist ein anderes Thema. Bei Allah, ich fürchte Allah mehr als ihr alle und ich bin frömmer als ihr. Dennoch faste ich und breche das Fasten. Ich bete und schlafe und ich heirate auch Frauen. Wer sich von meiner Sunna abwendet, gehört nicht zu mir. Und somit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm klar gemacht, dass all diese erwähnten Dinge zu seiner Sunna gehören und dass die Übertreibung genau das bedeutet, was sie gemacht haben, und zwar eben nicht Allah so anzubeten, wie der Prophet es vorgemacht hat, sallallahu alaihi wa sallam. Und der entscheidende Unterschied ist seine Gottesfurcht, ist seine Taqwa und seine Khashya zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam missbilligte dieses Verhalten, weil es eine Übertreibung der Religion darstellt und er bezeichnete es als ein Verlassen seiner Sunna und seiner Führung. Darum hielten sich die Gefährten an die Grenzen und sahen sich dem Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam verpflichtet. Hier ist noch ein Bericht der Aishas, radiallahu anha, zu erwähnen, zu der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eines Tages kam, während eine Frau bei ihr war und er fragte, wer ist sie? Aisha antwortete, sie ist die Frau, die für ihre vielen Gebete bekannt ist. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu der Frau, genug damit, euch ist allein das auferlegt, was ihr leisten könnt. Denn bei Allah, Allah wird nicht überdrüssig, auch wenn ihr selbst schon einer Sache überdrüssig seid. Die Tat aber, die er am meisten liebt, ist jene, die selbst wenn sie gering ist, regelmäßig ausgeführt wird. Ibn Hajar sagte, euch ist allein das auferlegt, was ihr leisten könnt. Heißt, verrichtet solche Taten, deren Ausführung euch dauerhaft möglich ist. Somit erfordert sein Wortlaut den Aufruf, sich auf das zu beschränken, was man im Gottesdienst zu leisten imstande ist. Und damit ist das Verbot gemeint, sich das selbst als Zwang aufzuerlegen, was man nicht zu leisten vermag. Hier ist auch das zu erwähnen, was Ibn Abbas radiallahu anhu berichtete. Eines Tages, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam predigte, sah er einen Mann, der da stand. Er erkundigte sich nach ihm. Das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, fragte, was ist mit dem Mann los? Und ihm wurde gesagt, sein Name sei Abu Israel und er habe gelobt. Das heißt, Nadr gemacht, das heißt, er hat Allah versprochen, etwas Schönes zu machen. Er hat Allah gelobt, er werde stehen bleiben und sich nicht setzen, nicht in den Schatten gehen und zu niemandem sprechen und dabei auch noch fasten. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt ihm, er soll sprechen, in den Schatten gehen und sich hinsetzen, sein Fasten aber vollenden. Das ist ein Beweis dafür, dass Nadr, wenn er für Quatsch gesprochen wird, ungültig ist. Aber wenn er für Gottesdienste gesprochen wird, wie beim Fasten, muss er umgesetzt werden. Ibn Hajar sagte, das heißt auch, dass alles, was dem Menschen Schaden zufügt, selbst wenn es Geld ist, ist alles dessen Legitimität weder Koran noch Sunna bestätigen, wie etwa barfuß gehen oder das Sitzen in der Sonne kein Ausdruck von Gehorsam gegenüber Allah und somit auch kein Gelöbnis daran zu knüpfen ist. Genau, also das heißt, der Widerspruch, er hat etwas zu einem Gottesdienst gemacht, was eigentlich keine Form der Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das ist eine Form der Übertreibung. Also wieder auch hier, dass unser Verständnis von Übertreiben ist, dass man sich gegen die Sünde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam wendet. Diese Übertreibung hinsichtlich der Grundnahmen des Glaubens ist einer der Gründe für die Entstehung abweichender Gruppen. Die Neuerung der Übertreibung gehört zu den schlimmsten Neuerungen dieses Weges, des Weges des Verlassens der muslimischen Gemeinschaft. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, der Weg der Neuerer eint Unwissen und Unrecht. Sie erfinden, was Koran und Sunna und dem Konsens der Gefährten widerspricht Und sie bezichtigen jene des Unglaubens, die ihnen hinsichtlich ihrer Neuerung entgegentreten. Abu Qilaba sagte, kein Mann ersann eine Neuerung, ohne das Schwert für erlaubt zu erklären. Die Neuerung des Überschreitens der gebührenden Grenzen. Schwert für erlaubt zu erklären, meinst du die Anwendung des Schwertes für erlaubt zu erklären? Die Neuerung des Überschreitens der gebührenden Grenzen, nämlich die Überschreitung dessen, was Allah gebot, ist gemeint. Übertreibung und Härte wird von den Texten beider Offenbarungen verboten, wie wir bereits gesagt haben. Die frommen Vorfahren der muslimischen Gemeinschaft haben davor gewarnt, und als Umar ibn Abdul Aziz einmal über die Qadariyya befragt wurde, sagte er: Qadariyya nochmal, sind diejenigen, die den, auch wenn sie so heißen, Qadariyya, sind aber diejenigen, die den Qadar geleugnet haben. Und wal'iyadubillah, also letztendlich das Wissen, das umfassende Wissen Allah subhanahu wa ta'ala geleugnet haben und die tatsächlich behauptet haben, Allah wüsste nicht, was morgen geschieht. Manches Volk, in Klammern außer den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wusste nachlässig und entfremdete sich von der Sunna. Andere haben einiges weggelassen und überschritten die gebührenden Grenzen. Die Gefährten aber waren zwischen diesen beiden wahrlich auf dem geraden Weg. Al-Basari sagte, euer Weg bei Allah, außer dem es keine andere Gottheit gibt, liegt zwischen den beiden, zwischen dem, der übertreibt und dem, der die Sunna meidet. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, einige der frommen Vorfahren sagten, Allah, preis sei ihm, erteilt keinen Befehl, ohne dass der Satan den Menschen eines von zweien einflüsse. Entweder Nachlässigkeit und Mangelhaftigkeit oder Übermaß und Übertreibung, unbesorgt mit welchem von beiden er erfolgreich sein wird. Die meisten Menschen, sehr wenige Ausnahmen, wandeln in diesen beiden Tälern, dem der Mangelhaftigkeit oder dem der Übertreibung. Nur wenige folgen festen Schrittes dem Weg, den der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ging und seine Gefährten. So lassen dadurch die einen davon ab, an den Pflichten der Reinheit festzuhalten und die anderen übertreiben und überschreiten so die Grenzen. Auch wenn es jetzt das Beispiel nicht so perfekt passt, aber dass man eine Zeit lang viel macht, weil wenn man übertreibt, das kann man auch nicht immer durchhalten. Aber wenn man eine Zeit lang viel macht, ich sage, das Beispiel passt nicht ideal, aber es zeigt, dass der Mittelweg immer schwer ist. Und zwar nehmen wir als Beispiel dafür das Fasten im Monat Ramadan oder auch das Nachtgebet. Dass im Ramadan jeder von uns stundenlang macht und auch bereit ist, also viele Sachen aufzugeben, damit er im Tahajjud-Gebet, im Qiyam al-Layl, in der Moschee sein kann. Er will unbedingt das Nachtgebet mitmachen, auch wenn es von die ganze Nacht durchgezogen wird. Weil er möchte auf jeden Fall sagen können zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dabei gewesen ist. Aber nach Ramadan, wie schwer fällt es, dass er das Gleiche nochmal macht. Sehr schwer. Und deswegen lieber macht man wenig und regelmäßig, als einmal etwas und dann nie wieder etwas. Ja? Wie gesagt, das Beispiel ist nicht ideal, aber es zeigt doch, dass über das ganze Jahr über einfach nur 3 Rak'a ohne nachzubeten oder 5 oder 7, aber ein bisschen kürzer. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, ist viel anstrengender, als eine gewisse Zeit lang viel zu beten. Mutarif ibn Abdullah sagte, die gute Tat liegt zwischen den beiden schlechten. Das heißt, die Wahrheit ist in Mitte zwischen der Übertreibung und der Nachlässigkeit. Jetzt überspringen wir den folgenden Part auf die nächste Seite. Gehen wir zum Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in Sahih al-Bukhari wird überliefert, dass Abu Sa'id al-Khudri den genannten Abbas sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen hörte: Ihr werdet von Leuten angegriffen werden, die euer Gebet ihrem eigenen Gebet gegenüber verächtlich machen werden und ebenso euer Fasten und eure Werke. Was heißt das? Das heißt, es werden Leute auftauchen, die, wenn ihr eure Gebete mit ihren Gebeten vergleicht, habt ihr das Gefühl, dass eure Gebete lächerlich sind. Und wenn ihr euer Fasten vergleicht mit der Anzahl an Tagen, die anderen fasten, habt ihr das Gefühl, dass ihr nichts Nennenswertes geleistet habt. Und allgemein eure Taten, wenn ihr sie vergleicht mit den Taten der anderen, werdet ihr das Gefühl haben, das sind die Gläubigen, die machen so viel und wir machen eigentlich fast gar nichts. Sie rezitieren den Koran, der jedoch über ihre Kehlen nicht hinausreicht. Das haben wir schon erklärt. Sie verlassen den Glauben so schnell, wie ein Pfeil ein zu erledigendes Tier durchbohrt und den Körper wieder verlässt. Das heißt, der Pfeil dringt von einer Seite ein und von der anderen Seite wieder aus. Man betrachtet die Pfeilspitze und sieht keinerlei Spur an ihr. Das ist ja der Mann, der die Religion betreten und wieder verlassen hat. Man betrachtet die Pfeilspitze und sieht keinerlei Spur an ihr. Das heißt, als wäre sie nie in der Religion gewesen. Und man betrachtet seine Federn und sieht keinerlei Spuren an ihr. Und so verzweifelt man, ob der Pfeil die Sehne des Bogens je berührt hat. Wurde der Pfeil wirklich abgeschossen? Hat er wirklich dieses Tier durchdrungen? Oder war er eigentlich nie in der Religion drin? Gott bewahre. Das heißt, diese Religion hat überhaupt gar keinen Einfluss auf ihn gehabt und er hat auch auf sie gar keinen Einfluss gehabt. Zweitens. Außer, dass er sie zerstört hat, teilweise. Im Anblick des Betrachters. Na. Zweitens. Ihre Übertreibung hinsichtlich ihrer Bezichtigung des Unglaubens jener, die ein Vergehen begangen haben und deren Trennung von der Gemeinschaft. Schließlich behaupteten sie, die Gemeinschaft der Muslime sei selbst eine des Unglaubens und darum sei es erlaubt, Muslime zu töten, bis sie mit ihrer Übertreibung so weit gingen, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei der Schlacht von Nahrawan zu schwelen. Das darauffolgende Abschnitt, Titel lautet Nichtbeachtung der Sunna und die Beschränkung auf ihre eigene Deutung des Koran, also ihre eigene Ta'wil, ihre eigene Tafsir in dem Koran Karim. Und da schauen wir uns gleich die zweite Ayah an, auf dieser Seite. Sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Ibn Kathir sagte, dieser Vers ist ausschlaggebend für jeden, der von sich behauptet, Allah zu lieben und der dennoch nicht dem Weg Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Denn seine Behauptung ist eine Lüge, bis er dem Gesetz Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam in all seinen Worten und Taten folgt, so wie im Sahih überliefert ist, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte, man amil amalan, leysa alni amruna fahurad, wer eine Tat verrichtet, die unserer Sache nicht entspricht, der wird zurückgewiesen. Na, und da hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier uns einen Maßstab gegeben, durch den wir jede neue Angelegenheit, die versucht werden soll, in die Religion einzudringen, zurückzuweisen. Wir haben ein bisschen später angefangen, so eine Viertelstunde ungefähr, deswegen inshallah ta'ala, nehmen wir uns die Zeit noch ein paar Minuten schon. Der Organisator hat gesagt, wir können es schneller machen. Auf jeden Fall, dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, ist ein sehr schöner Maßstab. Und dadurch wissen wir, dass jeder, der mit etwas kommt, das messen wir an den Aussagen und Taten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sagte alaihi wasallam, la aftara min dhalik. Er sagt, als Abdullah bin Amr al-As radiallahu ta'ala anhu, oder sein Vater, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, über das Fasten fragt und sagt, ich kann aber mehr. Dann sagt er zu ihm, dann faste ich jeden zweiten Tag. Dann sagt er, aber ich kann mehr. Sagt er, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Wer so kommt und behauptet, es gibt Besseres und dann mehr Fasten als das, was er heute als das Beste bezeichnet hat, dessen Aussage wird zurückgewiesen. Auf der nächsten Seite lesen wir, Seite 45, es besteht kein Zweifel. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Texte des Sunna so verstanden werden müssen, wie auch die frommen Vorfahren dieser Gemeinde sich verstanden, und man sich davor hüten muss, bloßen Meinungen zu folgen und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam beiseite zu lassen. So sagte Umar radiallahu anhu, wehe euch, iyyakum wa ashab al-ra'i, wehe euch, hütet euch vor jenen, die bloßen Meinungen folgen oder die einfach ihre Meinung sagen. فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءَ السُّنَنَ, denn sie sind die Feinde der Sunna. أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيثِ أَنْ يَحْفَظُوهَا, sie scheiterten daran, die Hadithe zu bewahren. فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, und so folgten sie nur ihren Meinungen und sprachen nur ihren Meinungen, dadurch irrten sie selbst vom Weg ab und führten auch andere in die Irre. Und das Entscheidende an dieser Aussage ist eben, dass er sagte, أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيثِ أَنْ يَحْفَظُوها. Das heißt, in anderen Worten kann man auch übersetzen, es war für sie viel zu anstrengend, die ganzen Hadith auswendig zu lernen. Es war für sie viel zu anstrengend, sich mit der Sünde des Propheten auseinanderzusetzen. Ja? Der Koran Karim, ihn als Ganzes aufzufassen, ist kein Problem. Das ist ein Buch, das zusammengestellt, was es sich befindet zwischen zwei, zwischen einem Anfang und einem Ende, ja? Zwischen zwei Deckeln, wie sagt man, Deckeln aus Leder, bis Fatiha, bis Surat al-Nas, und das ist der gesamte Koran. Um diesen zu betrachten und zu lesen, das ist einfach. Aber wenn ich dir sage, jetzt gib mir ein Buch, in dem die Sünde des Propheten drin drinsteht, dann wird es schon sehr schwierig. Da gibt es kein Buch, das alle Hadithe des Propheten vereint und irgendwie alles auf einmal geordnet hat. Und das ist die Aussage eines Menschen, der 23 Jahre lang oder noch mehr auf der Erde als Mensch gesprochen hat und als Prophet gelebt hat. Und deswegen ist es für sie einfach praktisch gewesen zu sagen, wir folgen dem Koran und direkt dem Koran nach. Sünde, die Sünde, die Sünde. Und wenn wir uns über die Sünde einlassen, die Leute kennen sich besser aus als wir. Ja? Und deswegen machen wir es lieber nicht. Gehen wir gar nicht diesen Weg. A'yatum oder Hadith an Yaqfaruha. Sie scheiterten daran, das war für sie viel. Ja, ist die Müdigkeit, die Erschöpfung. Sie sagen, es war viel zu anstrengend für sie, die ganzen Hadithen sich zu merken. Deswegen haben sie einfach gesagt, wisst ihr was? Hadithin, Haditha. Wir folgen dem Koran und unserer Meinung darüber. Also wir sind wie die Sahabe, wir folgen einfach Koran. Das ist natürlich Quatsch, weil die Sahabe haben ja auch die Hadithe befolgt. Ad-Darimi berieferte auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, innahu sayati nasun yujadilunakum bi, Umar radiallahu anhu auch gesagt hat, innahu sayati nasun yujadilunakum bi shubuhati al-Quran, fakhuduhum bis sunan, fa inna ashab as-sunan a'lam bi kitabillahi azza wa jal. Es werden wahrlich Leute kommen, die mit euch über Unklarheiten im edlen Koran streiten werden. Unklarheiten, Shubuhat, gemeint ist Ayat, die kann man so verstehen, die kann man aber auch so verstehen. Eine Ayat ist nicht so ganz klar, also dem Thema, was er will. Die kann man so verstehen, muss man aber nicht so verstehen. So tretet ihnen mit der Sunna entgegen, denn jene, die die Sunna kennen, besitzen mehr Wissen über das Buch Allahs, mächtig und erhaben ist er. Eine ihrer falschen Interpretationen der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist jene Aussage des Anführers der Jamaat al-Takfir in Ägypten, Mustafa Shukri, der über den Hadith des Propheten alaihi salatu wassalam. Jetzt versuchen wir auch nicht zu lachen, okay, weil das ist ja jetzt einer ihrer Führer gewesen. Ja. Also da hat der Prophet sagt sallallahu alaihi wa sallam, inna ummatun ummiya, la naktubu wa la nahsu, al-shahru hakadha wa hakadha, ya'ani marratan 29 wa marratan 30. Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, wir sind eine Gemeinschaft, die des Lesens und Schreibens unkundig ist. Also wir können nicht lesen und schreiben. Die Araber, die meisten haben auswendig gelernt, die konnten nicht schreiben und lesen. So. Dann sagt er, wir schreiben nicht und wir berechnen auch nicht. Weil berechnen, das macht man normalerweise schriftlich. Ja. Dann sagt er, der Monat hat bei uns entweder 29 oder 30 Tage. Der Monat hat bei uns entweder 29 oder 30 Tage. Dass dieser Hadith etwas zu tun hat mit dem Beginn und das Ende eines Monats, ist klar. Der Monat hat 29 oder 30 Tage. Das heißt, es ist also falsch zu sagen, wir verlassen uns auf einen Kalender, der uns vorrechnet, wann Ramadan beginnt, wann er endet. Weil der Prophet sagt, das machen wir nicht. Wir schreiben das nicht auf und wir berechnen die Monate nicht, sondern der Monat hat 29 oder 30 Tage. Hadith bei Bukhari bei Muslim. Glasklare Hadith. Jetzt kommt dieser Mann und behauptet, was behauptet er? Sagte, die gesamte Gemeinschaft müsse analphabetisch sein, man schreibe und rechne nicht und damit sei die Gesamtheit der Gemeinschaft gemeint und auf die Grundlage dieser falschen Deutung verboten jegliche Bildung. Das ist schon Dharma. Also so einen Hadith zu verstehen, da könnte man, da hat natürlich damit überhaupt was zu tun, also das ist freundlich auszudrücken, aber das Witzige an der Sache finde ich eigentlich was anderes. Ich frage mich, hat der Mann das, was er gesagt hat, geschrieben oder nicht? Ja? Ist er vielleicht hier der Erste, der seine eigene These, oder sagt er, ich kann nichts dafür, meine Eltern haben mir diesen Schritt beigebracht, ich war nicht Mukallaf. Wie dem auch sei, das ist natürlich einfach ein Paradebeispiel, auch wenn es witzig klingt, aber glaubt mir, wenn ich euch diese Hintergrundinformationen nicht gegeben hätte, und da steht, wir sind eine Gemeinde, die das Lesen, Schreibens, unkündig ist, und wir lesen und schreiben auch nicht, und wir berechnen auch nicht. Aber wenn ich so das vorgesprochen hätte, wie er es vielleicht mit seiner Jamaa gemacht hat, dann kann man sehr leicht seine Leute überzeugen, die wahrscheinlich das Buch Bukhari nie aufgeschlagen haben und deswegen auch nicht mit ihm diskutieren werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor jeglichem Abschweifen. An dieser Stelle beenden wir diesen zweiten Teil. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.